Jahreswechsel. Hallo und herzlich willkommen. Ich wollte die Folge eigentlich ursprünglich Jahresende nennen, dann ist mir aber aufgefallen, dass ich durchaus auch vielleicht echte Silvesteraufnahmen mit drin haben will und die dann natürlich erst nach Silvester online stelle. Und dann ist ja der nächste Jahreswechsel erstmal wieder ein Jahr hin. Deswegen Jahreswechsel. Das nächste Jahresende. Ja, okay, ich bin ein bisschen müde. Gut, das, was man ja normalerweise so irgendwie rund um einen Jahreswechsel macht, nämlich den berühmten Jahresrückblick, das brauche ich eigentlich nicht mehr machen. Das hatte ich ja nun mit der Weihnachtsfolge schon verfrühstückt. Wen ich nicht alles knuddeln möchte. Aber ich dachte mir, dann nehme ich einfach mal Themen, die jetzt aktuell gerade passieren. Zum Jahreswechsel oder zum Jahresende. Als da zum Beispiel der 23C3, der 23. Chaos Communication Congress in Berlin wäre. Beziehungsweise mittlerweile muss man sagen, gewesen wäre, denn der ist vorbei. Ja, das Schöne ist, dass der CCC ja ein ganzer Haufen Computerfreaks ist und dass so ein Chaos Communication Congress auch einen ganzen Haufen Computerfreaks anzieht. Das führt dann dazu, dass so ziemlich alle Vorträge per Stream im Netz verfügbar sind. Also sofern die Streams denn erstmal funktionieren, was ein bisschen gedauert hat, aber ja. Und dass man sich dann auch einen Udo Vetter zum Beispiel fast live im Internet angucken kann. Was ich sehr angenehm fand. Sonst hätte ich da meine Schwierigkeiten gehabt. Und wenn einem das immer noch nicht reicht, naja, dann fährt man halt einfach mal hin. Ja, das habe ich auch gemacht. Jetzt am Samstag. Samstag, den 30., also am letzten Tag. Und ja, was soll ich sagen? Sehr interessant. Auch jede Menge interessanter Leute, also vom klassischen Computer-Nerd mit langen Haaren und mit Vollbart und was nicht alles und natürlich lustigen T-Shirts bis hin zu ganz gesittet aussehenden Menschen, die da einfach rumlaufen oder rumsitzen. Und natürlich morgens gibt es dann auch die berühmten Schnapsleichen, die dann halt sich auf einem Sofa ausgestreckt haben und da schlafen. Ja. Was es auch Schönes gab, natürlich jede Menge Vorträge. Einmal Udo Vetter, habe ich ja schon erwähnt. Ein Vortrag, den ich jedem nur empfehlen kann, sich den entsprechend als Datei runterzuladen und anzugucken. Also ich habe ihn live gesehen als Stream und war sehr beeindruckt. Also ich meine, dass Udo Humor hat, das weiß man aus dem Blog schon, aber dass er dann auch in der Lage ist, ein eigentlich ja doch relativ trockenes Thema mit diesem Humor wirklich schön darzustellen und auch verständlich darzustellen, das finde ich schon cool. Also, ja. Gut, und ansonsten, also wie gesagt, jede Menge interessanter Vorträge. Ich habe sie auch längst nicht alle gesehen, ist klar, weil da, wo ich in der Zeit einen Stream geguckt habe, habe ich nicht die anderen bis zu 3 Beiträge, die passiert sind, sehen können. Da werde ich mir sinnigerweise, sobald sie verfügbar sind, die entsprechenden Videodateien auf meine Platte packen und dann da schrittweise mich durcharbeiten, beziehungsweise, wenn er dann irgendwann rauskommt, der RSS-Feed für den iPod, den werde ich mir holen und werde dann auf dem iPod schrittweise jeweils, keine Ahnung, an einem Wochenende eine Datei oder so oder was weiß ich, mir angucken. Bei den Vorträgen, die da waren, war unter anderem am 27. ist das jetzt, glaube ich, schon gewesen. Am 27. 2 Vorträge zum Thema Wahlcomputer mit dabei. Der erste von einem Ulrich Wiesner, den man als braver, heiser Tickerleser kennen darf, als der Mann, der Wahlbeschwerde gegen die Bundestagswahl 2005 eingelegt hat, weil die dabei zumindest in einigen Wahlkreisen eingesetzten Wahlcomputer den Grundsätzen einer Wahl nicht entsprechen, Stimmauszählbarkeit etc. Mit dem Vortrag werde ich mich auch noch etwas näher auseinandersetzen, denn der Mann hat mir freundlicherweise schon eine PDF-Datei zukommen lassen, wo seine Folien drin sind. Und wie gesagt, ich habe mir den Vortrag live angeguckt und mein Eindruck ist, ich werde, wenn ich mir die Folien genau angucke, keine Möglichkeit finden, ihm ernsthaft zu widersprechen. Also sein Fazit ist, dass eigentlich, wenn man es genau nimmt, Wahlcomputer illegal sein müssten. Und die Begründung, sie sind legal, weil sie legal sind, die hält einfach nicht. Ist klar. So, und der andere spannende Vortrag war dann ein Stückchen später von Rob aus Holland, der auch bei der berühmten Wir vertrauen Wahlcomputern nicht, auf Holländisch natürlich, Initiative mit dabei war und ist. Und der halt auch nochmal ein paar Details zum NEDAP-Hack geschildert hat. Details, die auch vorher nicht, also mir zumindest nicht bekannt waren. Und das finde ich dann schon ganz spannend. Also den Vortrag kann ich auch jedem empfehlen, der mal etwas genauer darüber Bescheid wissen will, was eigentlich in Holland los war und wie die NEDAPs denn nun geknackt wurden. Es ist schon frappierend, was da an Hintertüren im Prinzip alle möglich sind. Dazu gibt es auch eine Ausgabe Chaos Radio Express, die ich dann dem geneigten Zuhörer, Zuseher auch noch empfehlen kann. Ansonsten habe ich jetzt bei der Fahrt auch meinen FM-Transmitter, den ich mir jetzt einfach mal gekauft habe, für ein iPod ausprobieren können. Er funktioniert. Also 2 Stunden vom iPod mal eben bummelig bei einer 3-stündigen Fahrt hören können, das ist schon cool. Problem ist nur, dass in Berlin auf der Frequenz, die ich mir ausgesucht habe, dummerweise ein anderer Sender zu laut zu hören ist. Weshalb ich mitten in Berlin, da wo ich also nicht auf der Autobahn unterwegs war, dann dummerweise nicht viel von meinen Podcasts hatte. Ja, und auf der Rückfahrt natürlich das gleiche in Grün. Das ging dann erst irgendwo hinter Berlin, dass dann mein Audiosignal stärker war als das von dem komischen Radiosender da. Aber was soll's. Man kann nicht alles haben. Gut. Ich hatte theoretisch überlegt, ob ich eventuell da irgendwas Podcast-mäßiges, Vor-Ort-Podcast aufnehme. Das habe ich mir dann aber anders überlegt, weil, also einerseits die Leute, die da sind, die sind doch zumeist eher ein bisschen mehr auf ihre Privatsphäre bedacht und haben das dann nicht so gerne, wenn man dann da irgendwie, mitschneidet. Wobei, da der junge Mann am CCC stand, der mir so einen RFID-Sender, einen aktiven, verkauft hat, die berühmten Sputniks, der meinte, dass da frappierend viele Leute angefragt hätten, ob sie die Dinger denn auch personalisieren könnten. Sie hätten halt gerne, dass ihr Name da auch dran steht an dem Ding. Wo mir dann mal der Unterkiefer auf den Tresen geknallt ist, also gerade auf einem Kongress, auf einem Kongress vom CCC würde ich doch erwarten, dass die Leute dann doch irgendwie ein bisschen mehr Ahnung davon haben, was eigentlich Datenschutz heißt und gerade sowas nicht selber machen, aber ja, also ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das da für Leute waren, die da angefragt haben. Und ja, ich bin bei dem Mann vom CCC nicht rein zufällig gewesen, sondern ich habe den Stand dann auch aufgesucht, um mich in selbigen Vereinen dann auch einzuschreiben. Und ja, da werde ich dann demnächst auch die Datenschleudern regelmäßig beziehen und so weiter. Das ist dann auch ganz praktisch. Ja, gut, ansonsten ein bisschen was hört man im Hintergrund vielleicht auch schon. Ist der die Zeit, wo hier Böllerzeugs verkauft wurde, auch schon da gewesen und ja, jede Menge Leute verböllern jetzt schon irgendwelches Zeugs. Da habe ich aber auch noch vor, dass ich zu Silvester selber dann auch, also entweder bei offenem Fenster eine Aufnahme mache oder auch wirklich runtergehe und quasi vor Ort das Geböller mitnehme. Also, weil das dann doch irgendwie ein bisschen mehr Krawumms ist und ja, dachte ich mir, kann ich ja wenigstens mal so ein bisschen Impressionen vor Ort hinkriegen. Ja, apropos Aufnahmegerät, das ist dann heute früh auch nicht brav gewesen. Nämlich der Ploppschutz hier, der ist mir auf dem Weg ins Auto irgendwie abgefallen. Und ich habe dann erstmal intensiv suchen müssen, bis ich das doofe Ding wiedergefunden habe. Weil das ja doch irgendwie extrem unpraktisch ist, dass das Ding immer abfällt. Also da bin ich noch am Überlegen, ob ich das nicht irgendwie anbinden kann. Denn brauchen werde ich das halt so irgendwie ziemlich immer. Und wenn ich es mal nicht brauche, dann kann es wenigstens irgendwie am Gerät fest sein, dass es nicht wegkommt. Das heute früh war schon echt nicht schön. Ich wollte eigentlich losfahren nach Berlin. Aber ja, dann habe ich festgestellt, mir ist der Ploppschutz runtergefallen und den brauche ich nur dummerweise, weil sonst kann ich eigentlich keine wirklich guten Aufnahmen machen. Also ich weiß, wie es klingt, wenn ich den weglasse. Das klingt einfach nicht. Da hört man jeden Luftzug. So wie bei Udo, der es irgendwie geschafft hat, regelmäßig direkt ins Mikrofon reinzupusten oder reinzuatmen. Was schon ein bisschen komisch ist. Aber gut, der Inhalt seines Vortrags hat er dann auch deutlich drüber hinweg geholfen. Ja, ansonsten habe ich festgestellt, dass mein kleiner Smarty tatsächlich in der Lage ist, nach Berlin zu fahren, aber dann dummerweise eine ganze Tankfüllung leer schlurft. Und wenn man dann vorher schon ein paar hundert Kilometer runter hat, dann wird's dann wirklich gefährlich eng. Nicht so gefährlich, dass man wirklich irgendwo liegen bleibt, aber schon gefährlich genug, dass ich dann doch beschlossen habe, ich tank dann auch auf Autobahnen. Auch wenn es da irgendwie schweineteuer war. Aber was will man machen? Ich meine, ehe ich irgendwo liegen bleibe, tanke ich doch lieber irgendwo auf der Autobahn. Weil ich war mir dann auch zwischendurch nicht ganz sicher, ob ich es bis nach Berlin schaffe und dann jetzt auf der Fahrt zurück. Naja, also wenn man nur noch einen Balken hat und weiß, ich weiß nicht, wie viele Liter der Wagen jetzt hier verbraucht auf dem Streckenabschnitt. Wenn der mehr als 5 Liter pro 100 Kilometer macht, dann werde ich bei der 5-Liter-Warnung in ein Problem geraten. Vor allem, weil man dann ja auch nicht weiß, wie weit denn die 5-Liter-Warnung entfernt ist. Das kriegt man ja dann erst mit, wenn sie passiert. Und dann ist es schon verdammt spät. Dann will man möglichst die nächste Tankstelle anfahren. Ja, gut. Dafür habe ich dann die Gelegenheit noch genutzt, als ich hier angekommen bin und noch kurz vor Toreschluss Feinkost Albrecht aufsuchen können. Was ich eigentlich sowieso vorgehabt hatte für heute. Nur, ja, der Entschluss, dass ich nach Berlin fahre, der ist ziemlich spontan gekommen, heute früh. Ich bin quasi, in Anführungszeichen, mitten in der Nacht aufgewacht und habe überlegt, es wäre doch eigentlich eine gute Idee, wenn ich nicht spät losfahre und dann irgendwann mitten am Tag da ankomme, sondern wenn ich möglichst früh losfahre, mir da entsprechend ein paar Dinge angucke und dann auch nicht ganz so spät wieder die Heimreise antreten kann. Denn wenn ich mir überlege, dass ich jetzt noch fahren müsste, 3 Stunden, also ja, das war schon nicht so angenehm. Also 3 Stunden die Richtung. Und irgendwie habe ich dann auch ein Talent, dass ich beim Lenkrad festhalten die Hand so ein bisschen ordentlich verkrampft. Und jetzt tut mir vor allem die rechte Hand irgendwie unangenehm weh. Aber ich hoffe doch, das legt sich alles wieder. Ja, gut. So viel zum Chaos Communication Congress. Also, wie gesagt, zum Thema Wahlcomputer werde ich nochmal einen eigenen Podcast machen, in dem ich dann nämlich die Folien von Dr. Ulrich Wiesner als Basis verwende, um dann einfach auch mal in Erfahrung oder mir dann dazu auch nochmal Gedanken zu machen, was das denn nun eigentlich heißt. Also, da sind unter anderem dann auch Aussagen drin, die mich hier in Hamburg persönlich betreffen werden. Weil ja, hier ja so ein ganz toller Wahlstift eingeführt werden soll und Ja, der soll nach Common Criteria evaluiert werden und dann muss man natürlich sämtliche Annahmen auf den Tisch packen, die für die Sicherheit irgendeine Auswirkung haben könnten. Und die Annahmen, die da auf dem Tisch liegen, die sind, ja, drücke ich es mal höflich aus, weil es ist ja noch rund um die Weihnachtszeit. Höflich ausgedrückt sind die Annahmen bedenklich. Wenn ich unhöflich wäre, würde ich noch ganz andere Worte in den Mund nehmen, aber ich bin ja nicht unhöflich. Ja, gut, dann würde ich vorschlagen, beziehungsweise ich schlage nicht vor, ich mache einfach, dass es mal einen Happen Pot Save Music gibt. Und zwar fange ich hier auf der schicken Liste, die ich hier vor mir habe, fange ich einfach mal oben an mit Beatrice Erickson und dem Titel Reach Out. Viel Vergnügen damit. One of these days I will pack my bags and run. Yeah, I will pack my bags and run. Oh, been spending my time to please everyone around, but now I'm out of this town. 'Cause now the wind is blowing my way and I'm learning to fly. And as I'm drifting on the highway, I am leaving the ground. Here I come. Inzwischen ist es jetzt auch der 31. So 14 Uhr. Und ja, ein bisschen was an Böllerei hört man schon. Also es findet tatsächlich auch was statt schon. Aber halt auch alles noch nicht so in dem Ausmaß, wie es dann hoffentlich rund um Mitternacht wird. Ja. Ich war eben schon mal unterwegs unten und habe festgestellt, naja, da gibt es dann immer wieder größere Phasen, wo dann doch nichts knallt. Also von daher, ja, da hinten fährt ein Bus und es böllert tatsächlich ab und zu mal. Ja, Wetter ist jetzt auch wieder auf dem aufsteigenden Ast. Also in der Nacht gab es, Orkanböen mit bis zu 130 Stundenkilometern laut Nachrichten. Und ja, ich war einfach nur froh, dass das in der Nacht vor Silvester passiert und nicht in der Silvesternacht. Denn in der Silvesternacht wäre das dann ja doch etwas unpraktisch, wenn dann die Raketen sonst wohin fliegen. Vielleicht noch gegen irgendwelche Häuserwände oder was. Und ja. Gut, ansonsten verspricht das Wetter, dass es nichts verspricht. Also es kann sowohl richtig angenehm werden, als auch, dass es richtig unangenehm werden kann noch. Aber das werden wir sehen. Ist so, ja, halt stürmisch. Wobei der Sturm ja eigentlich schon weg ist. Pro forma. Naja, gut. Wie richtig er weg ist, das werden wir sehen. Und, ja. Gut, im Moment warte ich noch drauf, dass hier irgendwo mal ein FTP-Server benannt wird, wo dann mal ein paar Mitschnitte zu finden sind. Oder von mir aus auch ein FTP-Server, wo man ein paar Torrent-Dateien finden kann, die dann gut geseedet sind. Aber, ja, darauf warte ich halt noch. Es gibt halt doch so den einen oder anderen Vortrag, den ich dann doch ganz gerne mal sehen würde vom Kongress. Beziehungsweise es gibt auch so, also mindestens 3 Vorträge, die ich zwar gesehen habe, aber trotzdem gerne nochmal haben würde. Weil die einfach, ja, wert sind, auch auf der Platte irgendwo zu liegen. Boom. Ja, so richtig, richtig Rums macht es halt wirklich noch nicht. Und irgendwas tickert. Egal. So richtig Rums ist noch nicht da, aber es ist schon zu erkennen, dass es Leute gibt, die irgendwelches Feuerwerkzeugs gekauft haben und die dann nachher hier auch richtig loslegen können. Nur bis jetzt halt noch nicht so richtig. Aber gut, ist ja auch gerade erst früher Nachmittag. Vielleicht kommt es ja alles noch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Rumfahrende Autos gibt es auf jeden Fall ein paar. Ja, und mein herzallerliebster Smart ist auch noch da, ist nicht weggeweht. Was eine Überraschung. Nur wo ich gerade von Smart rede, da unten fährt einer. Nicht meiner. Das kann nicht meiner sein, die Farben stimmen schon nicht. Ja. Alles noch eher ruhig, würde ich sagen. Wobei, so richtig ganz doll ruhig ist es ja auch nicht, denn hört man ja, es rumst ab und zu schon mal. Nur die Pausen zwischen den einzelnen Rumsen sind immer noch relativ groß. Ja, und hier oben kann man wirklich gut Autos vorbeifahren hören. Wobei, vorbeifahren trifft sie eigentlich nicht. Die sind, schätzungsweise, 50, vielleicht 100 Meter entfernt die Straße. Aber Hochhaus ist halt hoch genug. Da kann man die ganz gut hören. Ja, das ist kein Smart. Sieht nicht aus wie einer. Ja gut, der Sturm scheint sich jetzt ja auch wieder ein bisschen gelegt zu haben. Also, er ist de facto weg. Als ich das vorhin gesagt habe, habe ich dann erstmal ordentlich einen Windstoß abgekriegt. Deswegen bin ich vorsichtig. Ja, Ansonsten ist halt noch nicht wirklich viel wieder los. Dafür kann man aber auf dem Heise-Ticker zum Beispiel ein paar Beiträge lesen, wo sich die Leute von Heise halt mit den Vorträgen vom Kongress befasst haben. Also den Vortrag, wo vorgeschlagen wurde, man möge doch die Problempolitiker überwachen, den muss ich mir unbedingt mal ganz angucken. Das klingt wie eine Idee, die wirklich sehr gut ist. Denn Politiker haben ja bekanntlich nichts zu verbergen. Gerade die, die fordern, dass man doch nichts zu verbergen haben soll, die werden doch wohl nichts zu verbergen haben. Wie war das doch gleich mit den Nebeneinnahmen, Nebenjobs? Irgendwas war da. Ich kann mich nur gerade überhaupt nicht dran erinnern, was. Oh, jetzt kommt gerade wieder Wind auf. Juhu. Hilfe. Machen wir das Fenster mal lieber zu. wenn ich es schaffe, nicht gerade auf eine Flasche zu treten. Ja. Okay. Ungeschickt. So. Edge. Fenster ist zu. Ja, also Problempolitiker überwachen, finde ich, ist eine wirklich gute Idee. Und ja, wie gesagt, genau den Vortrag werde ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Zusammen mit eigentlich, ja, also ich habe vor, so ungefähr alle Vorträge mal reinzulinsen und ganz ansehen halt, ja, die, die mich am meisten interessieren. Ja, 6 Minuten. Ja gut, das kann fürs Erste ja auch erstmal reichen. Dann gibt's jetzt was auf die Ohren. Ein Satz heißt Ohren? Nein. Nämlich Jill Parr mit dem Titel Do You Hear What I Hear? Den ich irgendwie ganz passend finde. Deswegen viel Vergnügen mit dem. gleich wieder nach diesem überaus geilen Titel. Und gleich macht's Bomb. Nein? Okay, macht nicht Bomb. Gut, alles was nicht Bumm macht, ist mir recht. Ja, und inzwischen hatte ich dann auch schon die Möglichkeit, nicht nur Wind abzukriegen, nein, sondern mir auch die Security Nightmares anzugucken, also den Vortrag, in dem die Vollüberwachung der Politiker gefordert wurde. Das Ganze natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern, aber doch gar nicht so unernst gemeint. Ja, also die Argumentation ist nämlich ganz einfach die, Politiker müssen einerseits mal überwacht werden als potenzielle Straftäter. Ich sag mal schwarze Kassen, Bestechungen, Gesetze, die ganz speziell für bestimmte Firmen formuliert werden. Da werfe ich einfach nur mal den Begriff Regulierungsferien für VDSL in den Raum. Eine Regelung, die ja nun ganz spezifisch und nur für die Telekom gestrickt wurde, denn niemand sonst hat was davon. Und dass die Regelung Bestand hat, dass die Regelung europarechtlich überhaupt okay geht, wage ich auch mal zu bezweifeln. So, und wenn Politiker solche Regelungen beschließen, von denen sie ja eigentlich als mehrheitlich Rechtsanwälte wissen könnten, dass die so nicht legal sind, dann ist das zumindest rechtlich bedenklich. Von daher könnte man sie ja dann schon mal direkt unter verdachtsunabhängige Generalüberwachung stellen. Außerdem, ja, super. Wo tüdelt hier einer lang? Außerdem wäre es natürlich auch ganz sinnvoll, wenn dann so Forderungen nach Spieleverboten aufkommen, dass dann die Wähler, die Bürger, die Arbeitgeber der Politiker auch gleich wissen, was für Sachverstand denn da spricht. Das heißt, sämtliche auf den Festplatten der Bürger befindlichen Daten. Anmerkung der Redaktion: Es sind natürlich die Festplatten der Politiker gemeint und nicht der Bürger. Stehen natürlich der Öffentlichkeit dann sinnigerweise zur Verfügung. Und wenn es Politiker gibt, die meinen, dass man durch Eingang ins Internet die Privatsphäre verlassen würde, denken wir einmal kurz an einen gewissen Herrn Wolf im Schafspelz. Passt ja schon fast. Miu. Irgendwo standen hier, glaube ich, mal 30er-Schilder. Naja. Wenn Politiker sowas fordern, dann haben sie nichts zu verbergen. Weil die Leute, die immer fordern, dass doch die nichts zu verbergen hätten, sich auch nicht fürchten müssten, die haben dann gefälligst auch nichts zu verbergen. Das Schöne an diesen Forderungen ist, dass sie mir sehr entgegenkommen, weil ich nämlich genau das Gleiche auch schon mal gefordert habe. Dass nämlich die Sicherheits- und Überwachungsverschärfungspolitiker doch bitte, bevor sie so etwas fordern, das erstmal selber ausleben. Also selber überwacht werden. Und zwar voll öffentlich. Und voll öffentlich heißt Überwachung und die Daten, die landen dann nicht irgendwo in einem kleinen, unauffälligen, abgeschlossenen Büro, sondern in der Öffentlichkeit, im Internet. Zeitungen, Fernsehen, was weiß ich. Öffentlich halt. So öffentlich, wie es geht. Und das hat dann eine Zeit, sagen wir mal, 6 Monate Minimum, muss das laufen, bevor das für die allgemeine Bevölkerung gelten darf. Also Internetüberwachung, erstmal 6 Monate, werden die Festplatten sämtlicher Politiker überwacht. Danach, allerfrühestens, darf es so eingeführt werden, dass auch normale Bürger überwacht werden dürfen. Wäre doch mal was. Dann wird es auf einmal keine neuen Überwachungsforderungen geben. Weil, oh nein, und geheim, und hu, und ha, und bla, und bla. Ja. Wisst ihr was, wenn ihr das nicht abkönnt, dann lasst es. Okay, die Forderung von den Vortragenden sah eher so aus, wer Politiker werden will, erklärt sich damit einverstanden, dass er in dem Moment, wo er gewählt wird, sämtliche Privatsphären abgibt. Dann gibt es kein Recht auf Privatsphäre mehr. Auch logisch. Und widerspricht auch alles noch nicht irgendwelchen Grundrechten, jedenfalls nicht mehr als das, was die Politiker selber fabrizieren. Denn nichts und niemand zwingt einen Bürger, zum Politiker zu werden. Das heißt, wer Politiker ist, ist das freiwillig. Und ja, damit gehen dann halt auch gewisse Pflichten einher. Ich meine, die Verpflichtung dem eigenen Gewissen gegenüber scheinen die Politiker schon nicht besonders ernst zu nehmen. Vielleicht würden sie das dann ernst nehmen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre es mal eine Idee. Eine Idee, die ich wirklich gut finde, also muss ich schon sagen, gefällt mir. Gefällt mir so gut, dass ich da vorhin schon einen Blog-Eintrag drüber geschrieben habe. Weil diese Forderung, die hat es heute nicht nur bis zum Heiseteger geschafft, nein, die hat heute sogar eine Sonntagsmeldung auf Golem angestiftet. Und Golem macht ja am Wochenende dann doch eher Wochenende, als dass da Meldungen erscheinen. Von daher ist das schon ein bisschen was Besonderes. Rumpel, rumpel. Ja, im Hintergrund hört man, dass Silvester im Prinzip schon dabei ist, auszubrechen. Und das ungefähr 4 Stunden, bevor es eigentlich Mitternacht ist. Aber man kann mit dem Gerumpel ja nicht zu früh anfangen, nein. Richtig gefährlich ist eigentlich nur bei mir vorm Haus, wo die großen schweren Böller gezündet werden. Und wenn man dann auch noch mit Aufnahmegerät mit ordentlicher Verstärkerfunktion rumläuft, dann ist so ein Böller echt gefährlich. Das haut einem dann schon mal halb das Trommelfell raus. Gar nicht angenehm, so ein Gefühl. Ja. Gut, ich habe mir jetzt inzwischen überlegt, ich werde diese Aufnahme dann hier, also wenn sie dann zu Ende ist, werde ich die in den Podcast einbauen und dann gibt es noch ein Stück Musik hinten dran und dann ist das Ding gegessen, damit es dann noch dieses Jahr rausgehen kann und nicht erst nächstes. Also 2006. Bis 2008 wird es auf keinen Fall dauern. Ah, wobei, man sollte niemals nie sagen, wer weiß, was da noch alles dazwischen kommt. Keine Ahnung, mich überfährt ein Böller oder so. Ha, dafür fährt hier gerade ein Bus. Komisch, immer wenn ich hier bin, fährt hier ein Bus. Ich muss manchmal nur ein bisschen warten, bis ein Bus kommt. Okay, ist nicht weiter überraschend, der endet hier. Da hinten. Da. Da, wo er jetzt gleich anhält. Dafür hört man ihn jetzt nicht mehr. Ja, und bei Wind werde ich dann auch irgendwie leiser, weil der H4 selber pegelt. Er pegelt nämlich doch. Nur die Verstärkerkontrolle pegelt nicht groß mit. Oder von wo auch immer der Pegel hier kommt. Keine Ahnung. Einfach habe ich viel zu wenig Ahnung von Verstärkern und von Aufnahmegeräten und was nicht alles. Aber das brauche ich eigentlich alles auch gar nicht. Ja, dass inzwischen auch nicht nur einer, sondern gleich 2 Server aufgetaucht sind, auf denen man die Stream-Mitschnitte als WMV-Dateien kriegen kann vom Kongress, ist auch ganz cool. Weil sonst hätte ich mir die Security Nightmares ja noch gar nicht angeguckt haben können. Die sind immer noch nicht offiziell erschienen. Also offizielle Downloads sind das alles nicht. Das sind alles noch Stream-Mitschnitte. Inklusive teilweise solchen Spirenzchen, dass dann eben ja, am Anfang ein bisschen zu viel drin ist, am Ende ein bisschen zu viel. Aber das ist mir alles egal, weil ich kann dann nämlich die Vorträge schon mal angucken. Und die Vorträge sind teilweise richtig interessant, richtig gut. so interessant und gut, dass man sie dann auch gerne auch nochmal ein zweites Mal anguckt. Ich meine, dafür habe ich die Dateien. Okay, es ist ein bisschen nervig, dass ich die Dateien erst von dem 64-Bit-Rechner auf entweder den 32-bitigen oder aufs Windows rüberschubsen muss, um mit denen irgendwas anfangen zu können. Aber gut, damit kann man auch irgendwie leben. Was ist das da hinten eigentlich? Spielcasino? Sieht ja gerade so aus. So quasi an der Hintertür vom Aldi. Ist schon komisch. Können ja mal hingehen. Ja, irgendwie sowas ist das. Und jetzt ist es nicht mehr open. Haha. Es hat mitgekriegt, dass ich näher komme. Ja, ansonsten habe ich auch noch ein paar mehr Dateien im Download, so irgendwie 30 Stück, die ich mir dann auch schluckweise reinziehen werde. Also jetzt nicht alle sofort und irgendwie auf Termin sowieso nicht. Aber dann, wenn ich gerade mal wieder Zeit habe, gucke ich mir den nächsten Vortrag an. Und ja, einige Dinge werde ich mir dann einfach mal hinpacken, um sie dann später nochmal gucken zu können. Udos Vortrag zum Beispiel, wo ja auch das Thema Hausdurchsuchung mit dabei ist. Und wenn ich mich da nicht total falsch erinnere, dann hat im Durchsuchungsbefehl drin zu stehen, was gesucht wird und wo gesucht wird. Also Wohnraum von Person XY inklusive Nebengelasse, wie es so schön hieß. Wie das dann bei einer Computerüberwachung aussehen soll, wäre allerdings mal interessant. Gesamte Festplatte von Person XY inklusive Nebengelasse. Ja, die Nebengelasse haben dann aber gefälligst auch an den Rechner gehängt zu werden. Ja. Dann kommt wirklich noch irgendwann der Punkt, wie in den Security Nightmares angesprochen, dass dann irgendwann jeder Bürger aufgefordert wird, sich eine Webcam zuzulegen und dass dann Hausdurchsuchung als Self-Service angeboten wird. Das heißt, ein Strafverfolger oder Staatsanwalt meldet sich dann bei einem und sagt, ja, wir wollen jetzt ihre Wohnung durchsuchen. Nehmen Sie doch bitte mal Ihre Webcam mit. Gehen Sie zu dem Schrank. Mal ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr nach rechts. Was ist denn in dem Aktenordner da drinne? Blättern Sie doch mal ein bisschen. Nicht ganz so schnell. Das kommt alles. Irgendwann kommt das. Ich sehe es geradezu vor mir. Ah, das ist ein anderer Bus hier. Weil der eine, der steht da noch. Aber es ist ein Bus. Hallo Bus. Man muss halt nur lang genug hier stehen, dann kommt irgendwann auch ein Bus vorbei. Ja, Raketen fotografieren vom Boden aus nicht ganz so einfach, weil man die Dinger ja nicht erwischt. Man sieht sie ja erst, wenn sie schon oben sind. Was dann wiederum ein bisschen wenig Zeit ist, den Fotoapparat aus der Tasche zu kramen und drauf zu halten. Das heißt, entweder laufe ich ständig mit angeschaltetem Fotoapparat rum und hoffe, dass ich rechtzeitig genug den Fotoapparat hochgerissen kriege. Oder ich mache halt keine Fotos von irgendwelchen Raketen. Es gibt ja hier so ein spezielles Feuerwerkseinstellprogramm, mit dem man dann eben Feuerwerk fotografieren können soll. Funktioniert nach dem, was ich jetzt bis jetzt mitgekriegt habe, auch ganz gut. Das heißt, ich werde mir gleich auch nochmal irgendwie das beste Foto aussuchen von denen, die ich da habe. Und das in den Beitrag mit dazu packen. Eventuell, wenn ich weiß, wie es geht, was ich nicht weiß, kriege ich das auch in den Podcast noch eingebaut. Aber ich glaube, das lasse ich. Ich glaube, ich packe das einfach nur in den Beitrag. Ist einfacher, weil da weiß ich, wie es geht. Ja, und hier vor Penny sieht das so aus, als wäre es hier ganz voll. Als wäre es im Penny irgendwie ganz voll. Also der Parkplatz ist ordentlich belegt. Kann man fast meinen, der hätte offen, der Laden. Aber das hat er gar nicht, so wie es aussieht. Naja, jetzt sowieso nicht. Ich meine, es ist Sonntag. Aber irgendwie, naja gut, Leute, die halt einen Parkplatz gesucht haben, sollen sie sich lieber hier hinstellen, als irgendwo mitten auf der Straße zu stehen. Wobei hier an der Straße auch jede Menge Parkbuchten frei wären. Da muss man sich nicht mal bei Penny auf dem Parkplatz stellen. Naja, egal. Ja, die anderen Beiträge, die da noch so waren, die ich noch nicht kenne, die werde ich mir dann eben auch schluckweise angucken. Weil ich mir ja bei der Vorauswahl vom Fahrplan aus Beiträge ausgesucht hatte, die interessant klangen. Okay, da gab es dann teilweise auch so Fehlgriffe. Also wenn jemand ein Englisch mit einem ganz fiesen Akzent drin spricht, dann finde ich das nicht unbedingt besonders toll. Das hat halt nicht jeder irgendwie Jahre in Großbritannien oder USA zugebracht. Nur, ja, es ist halt anstrengend, dazu zu hören. Oder, was hatten wir denn noch? Themen, die mich dann enttäuscht haben, wo das Thema an sich so ganz interessant klang, aber in Wirklichkeit halt nicht so spannend war. Und dann haue ich mir das einfach nicht rein. Dann ist ja ganz einfach, ich muss es mir ja nicht ganz angucken. Nichts und niemand zwingt mich dazu. Hat es ja auch auf dem Kongress nicht. Also die Türen waren ja nicht abgeschlossen oder so. Man konnte ständig rein und raus, wenn man wollte. Okay, wenn man irgendwie, keine Ahnung, mitten in einer Reihe sitzt und links und rechts neben einem alle Plätze belegt sind, dann will man sinnigerweise nicht mehr rausgehen. Weil dann stört man ja die ganzen Leute. Aber wenn man eh kurz hinter der Tür sich einen Sitzplatz gesucht hat, so wie ich das gemacht habe, dann kann man auch ganz problemlos immer wieder aufstehen und einfach mal rausgehen. Oder man bleibt einfach. Hindert einen auch niemand dran. Das geht dann alles. Ja, aber wie ich in meinem Bericht über den Bärstadt-Ausflug schon geschrieben habe, ich bin mir einigermaßen sicher, dass ich auch im nächsten Jahr oder auch in Zukunft auf jeden Fall noch Ausflüge zu Kongressen machen werde. Einfach um mir anzugucken, was da an Themen angeboten wird und so weiter. Das ist schon ganz spannend. Hallo. Hallo. Was halt ein bisschen unpraktisch ist, wenn man an einem Tag hinfährt, sich das anguckt und wieder zurückfährt und dann auch noch einkaufen will. Das ist dann definitiv eindeutig nicht mehr hübsch. Ah, und hier der Lieferservice Smart steht auch immer noch. Die Scheibenwischer sind immer noch halb gestellt. Und da hinten kommt ein Bus. Das ist der gleiche Bus wie der, den ich vorhin um die Ecke biegen sehen habe. Da habe ich ihn aber nicht gehört. Aber dafür kann man ihn jetzt hören. Und an der Ampel muss er auch anhalten. Die ist rot. Und die ist nicht nur rot, er hat auch noch einen Wagen vor sich stehen. Wenn er da nicht anhalten würde, würde er es ordentlich Rums machen. Wäre dann nicht schön. Das will man nicht. Rum. Dafür wird es dann auch gleich wieder grün, wenn ich jetzt gerade nicht sehe, wann. Nö, die Fußgänger, die da quer durchgehen, haben noch grün. Jetzt gerade erst rot gekriegt. Live-Bericht von der Straße. Haha. Da hört man das ganze Geböller gerade nicht. Na gut, ich kann auch weitergehen. So spannend ist so ein Bus nicht. Und nein, es ist auch kein Illuminatenbus. Bei mir fährt keine Illuminatenlinie. Es ist nicht mal eine 42. Eine umgedrehte 42. Ja, okay. Also eine 24 quasi. Gell? Das auch die Antwort ist. Aber ich glaube, 24 ist nicht die Antwort. Wer die Antwort 24 hätten, hätte Deep Thought ja 24 als Antwort genannt. Denken wir mal drüber nach. Irgendwas rauscht hier. Ich weiß nicht was. Eigenartig. Ganz eigenartig. Ja, gut, jetzt geht's wieder in meine Straße. Ich habe mir angewöhnt, die Außenpodcasts halt einmal eine Runde um den Block zu drehen. Block mit CK, nicht mit G. Weil das einfach eine schöne Strecke ist, die man dann auch ein bisschen strecken kann, indem man einfach da stehen bleibt, wo die Busse vorbeikommen. Und ja, gut, man hört auch was und man hat vor allen Dingen nicht die Böller direkt vor der Nase. So wie da hinten. was ja dann geradezu schon den Hörsturz verspricht. Ja, ich meine, die kleinen Kinder, die halt einmal im Jahr mit Böllern rumhantieren dürfen und das auch einmal im Jahr aufbleiben dürfen, solange, die sind dann doch etwas anstrengend, um es mal höflich auszudrücken. Pimp. Kann man den Wagen pimpen? Mit N, wie Nordpol. Nicht mit Martha. Pimp. Ja, ein HSV-Fan. Ganz unschwer zu erkennen. Mein Auto ist auch noch da. Spiegel ist da, Seitenscheibe ist da. Und zwar auf beiden Seiten. Sehr praktisch. Kann man ja im Vorbeigehen einfach mal testen. Ja, gut. Der kleine Durstige. Zumindest auf der Autobahn. Echt unpraktisch. Aber gut, was soll's. Da habe ich doch auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Ist schlimm, wenn man so viele Aufnahmen macht. Ich habe eben auch schon eine Aufnahme gemacht, die ich leider nicht nutzen konnte, weil dann unterwegs ich von Touristen angehalten wurde und nach einer Adresse gefragt wurde. Wo sind die? Dann habe ich eben bei der Nachbearbeitung festgestellt, dass ich den Teil, ich muss ihn ja eigentlich sinnigerweise rausschneiden, ich darf das ja gar nicht veröffentlichen. Aber wenn ich das rausschneide, dann klingt das einfach dreckig. Weil davor und dahinter nicht zusammenpassen, so überhaupt nicht. Deswegen habe ich mich entschlossen, ich mache die Aufnahme einfach noch ein zweites Mal, nämlich jetzt. Und pass auf, dass mich keiner anspricht. Ist mir auch fast gelungen. Aber das lasse ich drinnen. So. Gut, dann baue ich das Ding jetzt gleich fertig. Für euch gibt es gleich noch einen Satz heiße Ohren. Nämlich John Caspi mit dem Titel Why Oh Why, der, wie alle anderen Titel auch, aus dem Podsafe Music Network kommt. Zu finden unter music.podshow.com. So, genug der Werbung. Dann sage ich mal guten Rutsch, und wenn ihr das irgendwann nach Silvester hört, dann wünsche ich gut gerutscht zu sein und sag guten Abend, Mahlzeit, guten Morgen oder was sonst noch so für eine Tageszeit vorherrscht. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt. Ride in my car, listen to the radio. We don't talk, we don't say a word at all. Hear the music, sing the words we should be saying. But not sure about the road we're now on. And it's so hard the way we've been cruising. It's so sad the way we're now losing and choosing what we had. Chance at me.